Wenn man sich überlegt, dass zu Beginn des Jahres 2023 in Deutschland mehr als 60 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen waren, davon rund 49 Millionen Pkw, die in den nächsten Jahren überwiegend auf E-Antrieb umgestellt werden müssen, wird schnell klar, dass die derzeit 0,1 Millionen öffentlichen E-Ladepunkte bei weitem nicht ausreichen. Nun werden nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig geladen, aber einige Millionen Lademöglichkeiten daheim und unterwegs werden wir sicher brauchen, sofern Deutsche nicht massenhaft aufs Auto verzichten. Und danach sieht es nicht aus. Zuletzt nahm die Autodichte sogar zu. Im Oktober 2022 stellte Bundesverkehrsminister Volker Wissing den Masterplan Ladeinfrastruktur 2 vor. Sein Ziel ist es, 1 Million öffentlicher Ladepunkte bis 2030 zu bauen. Das ist angesichts des absehbaren Bedarfs ein eher bescheidenes Ziel. Aber immerhin, im Plan enthalten sind 68 konkrete Maßnahmen und Lösungsansätze, versehen mit Zuständigkeit und Fristen. Wissings Slogan lautet: Laden wird so einfach wie tanken. Selbst wenn das gelingt, billig wird der Ausbau einer Ladeinfrastruktur nicht. Martin Rubinius vom Forschungszentrum Jülich und KollegInnen der RWTH Aachen schätzen, dass das über 50 Milliarden Euro kosten wird für 20 Millionen Fahrzeuge. Zugelassen sind heute jedoch insgesamt mehr als doppelt so viele Fahrzeuge. Die Ladeinfrastruktur dürfte also eher 100 Milliarden Euro kosten. Und natürlich muss der ganze Strom grün sein, was entsprechende Investitionen in Solaranlagen oder in Windkraftanlagen erfordert. Benötigte Investitionen in die Energiewende, Redispatch und die Stromnetze. Für den schnelleren Ausbau von Wind- und Sonnenstromanlagen hat die Ampel wichtige Weichen gestellt, auch wenn es noch zu langsam vorangeht, siehe Kapitel Windkraft. Doch auch wenn südliche Bundesländer hier mehr ausbauen und Strom zunehmend dezentraler, sprich direkt am Ort des Verbrauchs produziert wird, bleibt eine große Baustelle bestehen. Sauberer Strom vom Meer und aus windigen Gebieten in Norddeutschland muss in die Industriegebiete im Westen und Süden transportiert werden. Dafür gibt es bisher zu wenige Höchstspannungsleitungen. Und diese fehlende Infrastruktur bremst die Wende zur klimaneutralen Gesellschaft aus. Bei frischem Wind kann Ökostrom im Norden oft nicht ins Netz gespeist werden, weil es sonst überlastet würde. Die Windräder werden daher vom Netz genommen. Weil Fabriken im Süden aber trotzdem Strom benötigen, müssen dort Gaskraftwerke hochgefahren werden. Der Fachbegriff dafür heißt Redispatch, und das ist so teuer wie umweltschädlich. Wie können wir das lösen? Wir müssen Strom sparen und viel effizienter nutzen. Doch selbst dann werden wir in den kommenden Jahren viel mehr elektrische Energie benötigen als heute, vor allem wenn Verkehr und Industrie auf Strom umsteigen. Lokale Stromerzeugung vor Ort durch Windräder und Photovoltaikanlagen kann einen wichtigen Beitrag leisten, um die Stromnetze zu entlasten. Dennoch führt an mehr Stromleitungen von Norden nach Süden kein Weg vorbei. In den kommenden Jahren müssen mehr als 10.000 Kilometer im Übertragungsnetz optimiert, verstärkt oder neu gebaut werden, heißt es im Netzentwicklungsplan der Bundesregierung. Geschätzte Investitionskosten: etwa 61 Milliarden auf dem Festland und bis zu 24 Milliarden offshore, zusammen also rund 85 Milliarden Euro. Benötigte Investitionen in Energie, Wasserstoff und Digitalisierung. Grüner Strom wird der wichtigste Energieträger einer klimaneutralen Gesellschaft sein. Man kann Verbrennerautos durch E-Autos und fossile Gebäudeheizung durch Wärmepumpen ersetzen, aber damit wirklich CO2 eingespart wird, statt die Emissionen nur zu verlagern, muss der nötige Strom seinerseits CO2-neutral hergestellt werden, also grün sein. In Bereichen, die nicht direkt zu elektrifizieren sind, etwa bestimmte Teile der Industrie, wird Wasserstoff als Brennstoff oder als Rohstoff eine zentrale Rolle spielen. Hier stellt sich dieselbe Frage: Wie wird dieser Wasserstoff hergestellt? Damit er CO2-Emissionen einspart und diese nicht nur an einen anderen Ort verlagert, muss auch er mit grünem Strom hergestellt werden.